Alle Schlümpfe sind klein, das finden wir fein. Darum kommen wir auch in unsere Häuser rein. Wir sind klein, aber jedes Kind weiß, dass es hier gemütlich ist im Schlumpfenland. Und wo wir wohnen, muss das natürlich auch so sein. Kleine Tische, kleine Stühle, unser Schlumpfenbett. Alles passt zu uns, und zwar von A bis Z. Eure Schuhe sind groß, die könnten wir in die tragen. Eure Mäntel haben auch so große Kragen. Und mit eurem Fahrrad könnten wir nie fahren. Euer großes Geld ist viel zu schwer zum Bezahlen. Doch, auch wenn bei uns so vieles klein ist, wisst ihr schon alle, dass es bei uns fein ist. Wir ziehen unsere Schlumpfenfreunde gern im Wagen. Der ist zwar klein, doch das ist besser als tragen. Wir fahren mit dem Boot auf unserem Schlumpfensee. Das ist für euch zu klein, ihr müsst am Ufer stehen. Und Fußball spielen wir besser mit unserem Ball. Wenn ihr mal schießt, gibt es einen Knall. Alle Schlümpfe sind klein, das finden wir fein. Darum kommen wir auch in unsere Häuser rein. Wir sind klein, aber jedes Kind weiß, dass es hier gemütlich ist im Schlumpfenland. Kinder zur Schule gehen, dann könnt ihr uns alle fröhlich laufen sehen. Nur im Wald, da müssen wir vorsichtig sein, denn für hohe Bäume sind wir ziemlich klein. Über große Wurzeln können wir nicht springen, nur mit Klettern kann uns dann der Weg gelingen. Und ein großer Bogen muss manchmal sein, denn im Weg liegt auch oft ein dicker Stein. Azrael ist für uns ein riesengroßer Kater, der ist gefährlich, sagt unser Schlumpfenvater. Auch Gargamel ist für uns riesengroß, dem spielen wir Streiche, das geht richtig los. Wir können aus Spaß zu allen Zeiten auf unserem Hund, dem Welpi, reiten. So kann es auch von Vorteil sein, wenn man nicht groß ist, sondern klein. Alle Schlümpfe sind klein, das finden wir fein, darum kommen wir auch in unsere Häuser rein. Darum kommen wir auch in unsere Häuser rein. Wir sind klein, aber jedes Kind weiß, dass es hier gemütlich ist im Schlumpfenland. Alle Schlümpfe sind klein.